Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, herzlich willkommen zur wöchentlichen Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Heute ist der 23. April. Wir fangen gleich mal mit dem Organisatorischen an. Ich würde mich für die Versammlungsleitung zur Verfügung stellen. Möchte jemand anderes oder hat jemand etwas dagegen? Möchte er jetzt bitte sprechen? Dem scheint nicht der Fall zu sein. Die Aufnahme habe ich auch gleich am Laufen. Dann kommen wir zur Verabschiedung der Protokolle. Und zwar einmal von der vorletzten Sitzung und dann nochmal von der letzten Sitzung. Beides funktioniert jetzt im Wiki soweit wieder, dass wir die vernünftig eintragen können. Wir haben die kleinen Fehler, die da sein mussten, gefixt. Und haben dieses auch gleich jetzt hier im Mumblepad, wenn ihr das oben ganz oben seht. Da oben steht jetzt so ein kleiner Quelltext quasi fürs Wiki. Wenn man das ins Wiki überträgt, kann man das alles so kopieren. Und dann funktioniert das auch. So, also ich mache das mal hier zusammen. Protokoll, vorletzte Sitzung, letzte Sitzung. Bitte mal angucken, wenn es da Widersprüche gibt. Ansonsten sehe ich das als okay an. Dann kommen wir zur Übersicht offener Aufgabenprojekte. Das wollten wir dieses Mal heute mal wieder durchgehen. Also macht das mal bitte auf, drückt da mal alle drauf. Da sind jetzt einige Sachen drin, die vor allem von Leuten bearbeitet werden wollten, die jetzt nicht mehr so aktiv sind oder gar nicht mehr am Start sind, wie auch immer. Und das ist die Frage, ob wir mal aufräumen. Sprich, alles, was jetzt hier an wer macht's und so, das mal alles rausschieben und ja, entweder oder die Themen komplett rausschmeißen oder nur die Themen drinstehen lassen als Info, was wir alles mal machen wollten, wie ihr wollt. Könnten wir jetzt noch mal so durchgehen, von oben nach unten. Ist das recht? Gute Idee. Fangen wir ganz oben an. Ganz oben steht Nachbearbeitung, Weiterführung vom Grillfest Zinsaussagen. Darf ich mal was fragen? Frag mal. Wäre es nicht sinnvoller, eine Rundfrage zu stellen, was drin bleiben soll und den ganzen Rest dann zu löschen? Also bevor du jetzt von oben nach unten alles durchgehst, einfach die generelle Frage zu stellen, wer möchte gern, dass irgendwas drin bleibt in der Liste? Und wenn da nicht viele Antworten kommen, könnte die Liste sehr kurz werden. Aber auch dafür muss ich es jetzt erstmal durchgehen. Ich würde es dann nur durchstreichen und nicht löschen. Also ich würde es durchstreichen, ja, wer nach uns kommt und das vielleicht entschlüsselt. Aber es könnte schneller gehen, wenn man einmal fragt, möchte jemand was stehen lassen haben? Ja, also ja. Ich muss es mir jetzt sowieso erstmal angucken, also können wir eigentlich auch von oben nach unten durchgehen, glaube ich. Das erste ist nämlich gleich AMTs Name steht da unten drin. AMT? Ja, also prinzipiell wollten wir mal die Sachen aufarbeiten, die Nikolai damals angefangen hat zur Problematik des Zinses, um da entsprechend einfach mal diesen ganzen Schwachsinn, der da online steht, auf entkräften zu können, und zwar sinnvoll entkräften zu können, sodass man die Leute tatsächlich in dem Bereich weiterbildet. Alleine ist das ein bisschen schade, das funktioniert nicht. Das heißt, ich brauche mindestens noch ein, zwei Leute, die das mit mir zusammen übernehmen. Heino hat da mal kurz mitgearbeitet, das war eine Sitzung. Heino, weiß nicht, ist über 80 und war auch schon ein bisschen so schwächelnd, weiß nicht, was mit dem momentan ist, ob es den noch gibt. Auf jeden Fall ist er nicht mehr in dem Projekt mit dabei, er hat nicht mehr die Kraft, das zu machen. Und ja, Stefan hat was reingeschrieben, was ich jetzt gerade würdige an dieser Stelle, und auch nicht weiß, ob er da sich entsprechend einbringen möchte. Er ist noch nicht da, deswegen würde ich ihn da auch wenn ansprechen und fragen in die Runde, wer würde das denn mit mir aufarbeiten wollen. Ich kann also das auch nochmal über eine Mailingliste drüber jagen. Also das Thema ist insofern noch aktuell, weil ich glaube nicht, ob es heute ein Tagesordnungspunkt ist. Ich glaube schon, in dieser Montagsdemo-Geschichte, da wird ja auch wieder von Zinsen geredet. Und dementsprechend wäre es wirklich mal Zeit, zu diesem Thema mal etwas Ausführlicheres zu schreiben. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ja selbst mal einen Artikel für den Blog-Eintrag geplant hatte, beziehungsweise auch schon mal geschrieben hatte, dann aber aufgrund der Problematik den erstmal erstmal beiseite gelegt habe. Aber der ist noch da, und das wäre mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, dieses Thema jetzt hier, was als Nachbearbeitung steht, anzugehen, möglicherweise. Da hat sich Rudi gemeldet? Ja, nachdem wir nun doch alle Dinge einmal durchgehen, dann sage ich auch was dazu. Erstmal finde ich den Ansatz mit diesen Montagsdemos, dass man da was zu sagen sollte, sehr gut. Es gibt ja die Mehrheitsmeinung der AG zum Thema Zinsen. Und wenn man das dann weiterführt und anders oder besser ausformuliert noch und in Bezug auf aktuelle Themen setzt, dann halte ich das für eine sinnvolle Geschichte. Wäre auch bereit, da mitzuarbeiten, wenn es dann eben mit den Zeiten klappt. Du weißt, Amti, das ist manchmal nicht so einfach bei mir. Klar, ich weiß, dass du, wenn dann abends verfügbar bist, ab 20 Uhr. Habe ich das richtig im Kopf? Genau. Wie schaut's bei dir aus, Wischer? Ja, prinzipiell wäre ich dabei. Ob wir vielleicht erst an dem Blogartikel und dann die Essenz daraus vielleicht auch für eine Mehrheitsmeinung rausziehen, weiß ich nicht, was besser ist oder ob es möglich ist. Aber interessiert an dem Thema, gerade auch wegen der aktuellen Thematik, bin ich in dem Fall. Also wenn du konkret einen Artikel hast, den du in der Röhre hast und der insbesondere auch aktuell für die Montagsdemonstrationen relevant ist, dann würde ich sagen, wir arbeiten erstmal scharf an der Formulierung, die du hast, machen daraus einen runden Artikel und substanzieren das von dem Artikel ausgehend weiter. Das wäre die Vorgehensweise, die ich vorschlagen würde. Und wenn du noch keinen Artikel hast, machen wir erstmal ein Brainstorming. Ja doch, den habe ich, also der ist ja jetzt schon 2 Monate alt quasi. Bunky bitte? Und das ist, wenn wir mit diesem Artikel, den Cosmic mal gepostet hatte, von diesem Georg Zoche, sozusagen mit diesen Anti-Fett-Thesen oder sozusagen fettkritische Themen, die kann man ganz gut auseinandernehmen, wenn wir das als Vorlage nehmen. Also es wäre halt eine ziemlich klare Stellungnahme, sag ich mal, sozusagen gegen jegliche Konzentration der Kritik auf die Fett oder so. Hast du einen Artikel? Wenn ja, dann hau den doch mal in Zeile 21 rein. Aber das hat jetzt mit dem Thema Zinsen insofern erstmal nichts zu tun, ne? Also das ist jetzt ein anderes Thema. Ich weiß nicht, vielleicht, da kommen wir vielleicht später noch zu. Ich würde es deswegen vielleicht lieber verschieben. Okay, also, sorry, ja. Weil wir jetzt hier bei den Aufgaben sind, da geht es jetzt nur um Zinsen und bei Zoche geht es ja nicht um Zinsen im Allgemeinen, sondern um die Machtverhältnisse der Fed, richtig? Gut, also was können wir hier rausstreichen? Zeile 26 kann, glaube ich, weg, ja. Jo. Kannst du vielleicht am T hier mal dieses, wer übernimmt die Arbeit, Nikolai führt sie weiter, bla bla, da einen Satz hinterschreiben, was wir jetzt gerade gesagt haben? Ja, wollen wir vielleicht auch gleich eine Arbeitssitzung festlegen, beispielsweise morgen 20 Uhr? Bin ich leider nicht da. Wann hättest du Zeit? Theoretisch am Wochenende. Rudi, wie sieht's bei dir aus? Ab 20 Uhr, kein Problem. Gut, ich würde eher... Ich muss mal schauen, wie meine Wochenendplanung aussieht. Das kann ich noch nicht versprechen, aber wir sollten das später. Dieses Wochenende wäre ein guter Zeitraum. Bin ich auch dafür. Schreib uns doch eine Mail. Sorry, schreib uns doch eine Mail. Können wir mal los, Sonntag 20 Uhr ausmachen, außer ich schreibe euch noch eine Mail, damit schon mal ein Datum dasteht. Schreib uns bitte trotzdem eine Mail, sonst vergesse ich das. Du kriegst auch trotzdem eine Mail, kein Problem. Aber dann schreibe ich jetzt erstmal vorläufig Sonntag rein, ansonsten machen wir noch einen anderen Termin aus. Sonntag 20 Uhr, Thema Zinsthesen. Gut, nächster Punkt. Nachbearbeitung, Weiterführung vom Grillfest, was ist Geld? So, wollte Patrick irgendwann mal machen, hat dann AMT und Paul fortgeführt und AMT wollte es doch nicht fortführen. So, also führt es erstmal niemand fort und ja, Thema ist so da. Jo, bleibt auch wahrscheinlich erstmal. Ist auch eines von den Themen, die in die Vision reinkommen und vielleicht auch in die Fragestellungen, die wir dann Richtung Alternativvorschläge bringen werden. Das heißt, das läuft auf jeden Fall weiter, vielleicht nicht unbedingt dezidiert als einzelnes Segment, so wie das damals angedacht war von Patrick. Okay. Nächster Punkt. Techtri. Ich vermute mal, das wird ähnlich sein wie das eben, oder? Genau. Das können wir das komplett rausnehmen hier mit dem Techtree? Brauchen wir das überhaupt noch? Wie sieht es aus? Können wir. Also, weil die sind ja noch Pads drin und so. Ich meine, an den Pads selbst wird ja jetzt nicht gearbeitet, soweit ich verstanden habe, sondern wenn, dann fließen die in die Vision mit ein. Genau, deswegen würde ich einfach die Links, also ich würde es einfach so stehen lassen und durchstreichen, damit es nicht auffällt, nicht stört in der Liste. Ich habe das mal gemacht. Guten Abend allerseits. Ich hätte einen kleinen Vorschlag zu machen, dass alle Sachen, die noch aktuell sind, auf schwarz auf weiß geändert werden. Dass man da ein bisschen schneller sehen kann, was noch gut ist. Ja, okay. Dann mache ich das. Selektiv? Ja, kann ich machen. Ja. Beispiel oben. Super. So, dann haben wir hier noch interne Bildung, Aufarbeitung, Basisstandpunkte. Wie sieht's da aus? Da geht's um die Videoserie, ne? Ja, also ich würde die gern mal in eine etwas größere, also es hängt ein bisschen an mir. Also Pavel ist jemand, der ständig gedrängelt hat, dass wir weitermachen. Und mir geht's nur ein bisschen darum, dass diese Videos jetzt zum Teil sehr komplex werden und ich habe ein bisschen Sorge, dass sie eine zu einseitige Sicht der Welt versuchen zu transportieren. Und deshalb hätte ich da zum Beispiel so jemand wie Wischer gerne nochmal, dass er sich diese, die Texte und das, was Pavel schon gemacht hat, er kann da vielleicht kurz was dazu sagen, sich auch mal anschaut und sein Feedback gibt, ob das okay ist. Weil das Einsprechen ist für mich nicht das Problem. Nur das ganze Überarbeiten wäre jetzt für mich ein Problem. Pavel, bist du da? Ich sehe dich leuchten, aber ich höre dich nicht. Hört ihn jemand? Nee. Nein. Pavel, man hört dich nicht. Jetzt vielleicht? Jetzt ist es besser. Aber immer noch sehr leise. Jetzt ist es besser? Ja, ist gut so. Ja, lass doch den Wischer das durchlesen und dann, der kann in der Mailingslisten etwas schreiben und dann werden wir weitersehen. Wischer, hast du noch Lust? Schicke mal eine Mail. Ja, also ich mach's auch so wie mit Axels Mail zum den Staatsanleihen, das wollte ich auch noch machen, das will ich auch am Wochenende will ich das machen. Ich habe dann immer ungelesene Mails in meinem Postfach und ich klicke die dann nicht an, damit ich mich immer erinnert fühle, oh, ich habe noch ungelesene Mails, ich muss noch was tun. Ich kenne das Problem. Aber Pavel, dann mach das doch so. Dann schick doch mal einen Wischer, seine E-Mail-Adresse hast du ja, entweder die Texte oder am besten, du hast ja die Videos eigentlich, also du hast doch mir die Links reingepackt in deine Dropbox. Schick ihm doch den Link und irgendeinen Zugang zu der Dropbox, damit er auch die Videos sieht. Ja, das mache ich. Wobei ich auch erinnere, dass ich mir schon mal, abgesehen von dem ersten Video, auch schon mal ein zweites Video ich gesehen habe oder ein drittes sogar, weiß ich gar nicht. Ich weiß, da hattest du ja noch Kritik geübt und die haben wir noch überhaupt nicht verarbeitet. Deshalb, es wäre gut, wenn die dann nochmal, das ist ja schon ewig jetzt her, dass wir da mal zu Potte kommen. Weil eigentlich ist es schade, weil Pavel ist echt motiviert und es hapert an meiner Zähigkeit. Aber ich kann mich natürlich auch nicht mehr an das erinnern, was ich damals gesagt habe. Ne? Haben wir ja, dann kannst du es dann nochmal angucken. Ich glaube, wir haben es irgendwo aufgeschrieben im Protokoll. Also wir haben es bestimmt produziert, also ich habe es bestimmt produziert, weil sonst, aber es ist natürlich schwierig, wann das war, weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfacher, wenn du das Video einfach nochmal anguckst und spontan sagst, wenn du jetzt deine Meinung gravierend geändert hätte, wäre es ja gut, dann wäre es weniger Arbeit. Ja, dann muss ich, wenn ich es schon mal gemacht habe, brauche ich nicht nochmal drüber nachdenken. Naja, egal. Mal sehen. Nächster Punkt. Themenarm zur Inflation. Interessantes Thema, durchaus. Möchte sich dem jemand annehmen? Ist ja nicht der Fall. Dann würde ich es trotzdem erstmal stehen lassen. Ja, vielleicht finden wir dazu irgendwann nochmal jemanden, den wir einladen können zu dem Thema. Und dann ist es sicherlich spannend. Arne hat da übrigens ja letztens irgendwann mal was Interessantes geschrieben, wo er ganz eigentlich schon fast eine gute Zusammenfassung gemacht hat, was es eigentlich für verschiedene Einflussfaktoren für Inflation gibt. Das war eigentlich eine gute Grundlage, aber ja, da habe ich nur so dran gedacht an das Thema. Nächster Punkt, Flyer über Staatsschulden. Für ein BPT 13.2, das schaffen wir nicht mehr. Ich glaube auch, ne? Ich glaube, für den nächsten gibt es keine Flyer. Also Flyer wollen die, glaube ich, eh nicht mehr. Das stimmt, Flyer wollen sie A sowieso nicht mehr und ja, die nächsten BBTs oder Parteitage werden sich mit anderen Dingen beschäftigen. So, Kaminabend, sind Aktien Sachvermögen oder Geldvermögen? Vermute. Zwei ehemalige AG-Mitglieder, das Ding ist tot. Aber ich finde die Frage trotzdem wichtig, also lass es mal drin stehen. Dann können wir nur das letzte hier rausnehmen, oder? Also noch mehr, habe ich gar nicht gesehen. Naja gut, du machst es schon, Rudi, wa? Nächster Punkt wäre Aufarbeitung, Kaminzimmergespräch, Functional Finance. Hatte Rolf mal überlegt. Rolf ist jetzt nicht da. Also würde ich es auch erstmal hier drin lassen. Nächster Punkt ist Blogbeiträge, Reihe populärer Irrtümer als Mehrheitsmeinung abstimmen. Ja, auch noch so eine schöne Baustelle. Gibt es da jemanden, der das mal so sich mal angucken möchte und mal so anfangen möchte, Zusammenfassung zu schreiben? Nur du. Ich ja, nee. Also ich habe jetzt mit Mehrheitsmeinung erstmal schlechte Erfahrungen gemacht. Wieso? Ich würde das mal offen lassen und erstmal jetzt hier das mit den Staatsanleihen über den Tisch kriegen. Stimmt, hat sowieso Priorität, das stimmt. Und das letzte, was wir letztes Mal besprochen haben, vorletztes Mal Videos unserer Podiumsdiskussion als MP3 bereitstellen. Hat wahrscheinlich auch noch keiner angefangen, oder? Was von Christian Felberdi? Nein, generell alle Podiumsdiskussionen als MP3 zu konvertieren. Also das könnte ich schon machen, wenn mir mal jemand sagt, was ein gutes YouTube-App ist, womit man wirklich MP3s herstellt. Weil ich kenne ja die meisten, die nur so blöde MP4-Dateien erzeugen. Kennt sich da jemand aus mit YouTube und Konvertierung? Aber ich mache mich auf die Suche. Also ich kümmere mich mal drum. Sehr schön. Und dann hatten wir letzte Woche zum Wiki-Fixen. Und Ole, wir haben einen Punkt in unserer Liste, den wir gelöst haben. Vorerst. Also das mit dem Wiki-Einstellen funktioniert ja jetzt, wenn man da ein paar Kleinigkeiten beachtet. Wir haben das Pad mit dem Protokoll zur Übernahme jetzt ein bisschen angepasst. Ja. Eigentlich kann das raus, oder? Ja, ist ja fertig, ne? Fixed. Okay. Dann wären wir damit erstmal durch. Dann kommen wir jetzt zum letzten Orga-Punkt, ne, vorletzten, Festlegung Protokollführer. Ja, Vorschlag ist, wir machen es wie alle. Wer ist denn bereit, das ins Wiki zu übertragen? Also mit der neuen, tollen, alles, was wir jetzt hier reinkopiert haben, das komplette Ding, was hier jetzt drin steht. Freiwillig hier vor. Leute, das ist so einfach jetzt. Kann auch mal einer sich bereit erklären. Außerhalb der Koordinatoren. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Wofür jetzt? Nein, Stefan, ich mach das schon. Aber ich habe keine Ahnung, ja, ich kann es mir mal anschauen. Ich muss mich eh mit dem neuen Wiki mal anfreunden. Ja, eigentlich soll es jetzt ganz, also wirklich einfach werden. Ich werde euch berichten. Wie gesagt, frag mich, wenn irgendwas ist. Okay. Danke. Gut, dann Festung der Tagung. Wie viele Punkte haben wir denn? 1, 2, 3, 4. Möchte jemand unbedingt abstimmen, sonst würde ich es von oben bis unten durchgehen. Dem ist nicht so, dann will ich gleich anfangen. Was ist der erste Punkt? Feedback vom SGIB wegen Kostenübernahme YouTube-Video. Ja, genau. Ich habe das da vorgetragen bei der SG-internen Bildung oder innerparteilichen Bildung. Und ja, also sie haben nicht das grundsätzlich abgelehnt, aber haben mir auch gleich klar gemacht, dass da noch überhaupt keine Struktur existiert, die da irgendwelche Posten geschaffen hat. Also die haben zwar schon ein Budget, aber haben überhaupt noch keinen Finanzplan, wie sie innerhalb dieses Budgets agieren wollen. Und von daher haben sie überhaupt noch keine Prioritäten, was da finanziert werden kann. Aber grundsätzlich sind sie nicht abgeneigt, wenn etwas der internen Bildung dient, da auch Kosten zu übernehmen. Ja, also von daher, man weiß nichts Genaues, aber die machen sich jetzt darüber Gedanken und wissen, dass da solche Themen auf sie zukommen können. Wann glaubst du, können die uns eine Aussage machen? Also den Eindruck, den ich bisher von dieser SG habe, ist, dass sie sehr strukturiert und straight arbeitet. Also da geht keiner ohne Auftrag aus dem Raum. Und das wird dann auch abgefragt. Also von daher, da gehört ist Zucht und Ordnung und von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie das relativ schnell auf die Beine stellen. Also zu der Aktion jetzt werden wir wahrscheinlich das selbst nochmal zahlen und beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht Strukturen, wo man sowas beantragen kann. Kann ich ganz kurz einhaken? Der Finanzplan bzw. das Rahmengerüst wird morgen Abend besprochen und wir gehen davon aus, dass wir spätestens in knapp 4 Wochen den abgestimmten Finanzplan haben und dann können wir euch mehr sagen. Na, das ist doch pünktlich. Dann können wir ja mit der Bezahlung, also für Cosmic interessant, erstmal warten, richtig? Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach erstmal und wie gesagt, es ist jetzt sozusagen der SG bewusst, dass es potenziell auf sie zukommt und beim nächsten Mal fragen wir halt mal an. Wie gesagt, 50 Euro, finde ich, kriegen wir irgendwie locker auch immer zusammen, aber auf Dauer ist es vielleicht eine schlaue Idee. Genau, also ich sage ihm jetzt erstmal zu, damit er quasi ab morgen dann anfängt. Das bespreche ich noch mit AMT und den Leuten, die es gemacht haben, wie wir das dann mit den Daten auschecken. Ein Punkt, der mich noch interessieren würde, ist, wenn ich jetzt der Piratenpartei 50 € spende, kann die das dann quasi themenbezogen oder sachbezogen zu diesem Vorfall irgendwie dann wieder an jemanden zurücküberweisen? Na, du kannst daraus jetzt eine Sachspende machen, wenn du die Rechnung einreichst. Und dann hast, das ist so ähnlich, wie ich es für die Olvikon gemacht habe, als ich da diese komischen ja, Schilder, die Leute so getragen an ihren Revers, finanziert habe. Ich habe die Rechnung einfach einem KV geschickt und der verbucht das dann als Spende. Du kriegst dann auch eine Spendenquittung. Also, du bezahlst Cosmic, du bezahlst eine Leistung, musst dir dafür eine Rechnung geben lassen für diese Leistung. Und diese Rechnung schickst du dann an deinen Landesverband und reichst es als Spende ein und bekommst dafür eine Spendenquittung später. Genau. Das muss dann aber mit denen abgesprochen sein, dass diese Leistung, die du da eingekauft hast, auch von denen, ja, sonst selbst bezahlt worden wäre oder so. Nö, das ist egal. Also wenn du irgendwas spendest der Partei, du kannst denen einen nassen Sack Reis schenken. Wenn der irgendeinen Wert hat, kriegst du dafür eine Spendenquittung. Ja, aber ich kann ihnen keine Rechnung spenden. Also. Denn das, was ich spende, ist die Bezahlung der Leistung, die Ich ich. habe sogar, als Spende einen Kasten von dem, wie heißt das Zeug, was ihr immer trinkt? Ich trinke das nicht, dieses komische Gesaft. Hartz. So einen Kasten habe ich gekauft und die Quittung dafür habe ich als Spende bei dem Landesverband eingereicht und dementsprechend eine Spendenquittung bekommen. Okay. Alles klar. Dann müssen wir uns noch zusammentun. Dann muss Cosmic dann mal sagen, wann es soweit ist, irgendwie wegen der Bezahlung. Als letzten abschließenden Tipp für Cosmic, Ist fragt gerade nicht mehr einfach, da. okay, aber für die Aufnahme, am besten einfach den Landesschatzmeister fragen, wie das mit den Spendenquittungen läuft und was man machen muss. Das ist der einfachste Weg. Ist schon krass, wie jetzt alle das den Unterfranken danach tun. Unterfranken haben es vorgelebt und sind dafür enthoben worden vom aus der Kreisvorstandsebene. Naja. Dann würde ich jetzt, wenn es dazu nichts mehr gibt, zum nächsten Top übergehen. Jo. Montagsdemo. Wir haben es ja eben schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, Cosmic hat es eingestellt, der ist gerade nicht da. Wie verhalten sich die Piraten? Was machen wir? Oh, jetzt ist er wieder da. Cosmic? Cosmic? Jo, bin wieder da, sorry. Wir wären jetzt bei Top 2. Ja, was habe ich geschrieben? Moment, ich gucke noch mal. Montagsdemo. Kann mal jemand vorlesen, was ich da als Fragestellung reingeschrieben habe? Ja. Montagsdemo, wie verhalten sich die Piraten, wie verhalten sich Piraten, was machen wir? Da hat jemand noch darunter geschrieben, Diskurs, Ergebnis, Fragezeichen. Genau, also nur mal so als Vorwort noch von meinem Eindruck eben. Also ich beobachte halt, dass, sage ich mal, in dieser ganzen Hysterie, die man auch in den Medien verfolgen kann oder in Social Media, dass es an der Zeit ist, da irgendwie eine Versachlichung reinzubringen. Und ich glaube, dass es ja wichtig wäre eigentlich, dass unsere AG oder die Piraten auch jetzt eigentlich da sind mit Lösungsvorschlägen oder zumindest mit Problembeschreibungen, um einfach klarzumachen, dass wir halt nicht nur labern, sondern arbeiten, was man, finde ich, gerade an unserer AG halt über die Jahre verfolgen konnte. Und klar kannst du irgendwie Reden schwingen und sagen, das Geldsystem ist schuld oder die Fed ist schuld oder sonst was. Aber wenn es dann ins Detail geht, dann fängt halt die Arbeit an. Und die Frage ist halt, die ich mir jedenfalls stellen würde als Gruppe oder auch als politische Partei, wie kann ich die Leute abholen und für die Themen interessieren und quasi ins Boot holen, damit die halt dran arbeiten und politische Lösungen formulieren. Und darum geht es mir persönlich. Und deswegen auch diese Frage, weil ich halt doch denke, dass das Ganze momentan, also ich sage es jetzt mal, wie ich es gelesen habe als Zitat, das Lügenfass läuft über in Bezug auf die Medien. Also man kann jetzt ganz klar auch in der Berichterstattung der Montagsdemo verfolgen, dass hier auch eine Hysterie und eine Stigmatisierung oder leichtfertige, schlecht recherchierte Sachen rausgehen oder teilweise vielleicht auch ja, kann man richtige Bösartigkeit auch unterstellen oder Manipulationsversuche. all das kann man beobachten und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und ja, die Frage ist, was machen die Piraten und was machen wir? Gudi, bitte. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht sogar zu früh in der Rednerliste dran bin. Ich bin ein bisschen zwiegespalten in dieser Geschichte mit den Montagsdemos. Also grundsätzlich finde ich ja die Idee der aktuellen Montagsdemos, das ist ja übernommen von früher, also sich für den Frieden einzusetzen, sehr, sehr gut, weil ich auch Gefahren sehe, dass der Frieden in Europa gefährdet ist. Aber wie es gemacht wird, da habe ich ein Problem. Und auch ein Problem, dass wir uns als Partei und ganz speziell als AG überhaupt da einmischen sollten. Und da sollte sich jeder mal Gedanken drüber machen, ob man das nicht einfach laufen lässt, weil ich glaube, dass sich das im Sande verläuft nachher. Ja, das ist jetzt so. Wie gesagt, ich bin zu früh dran. Wahrscheinlich kommen nachher noch Leute, die was sagen, wo ich dann sofort was auch dazu sagen würden wollen. Und macht mal erstmal. Dann Stefan. Und bitte mit Doppel-T, nicht Byte, habe ich jetzt geschrieben im Chat. Egal. Frage 1, Cosmic, bist du da vor Ort? Warst du da auf der Montagsdemo mal vor, da, also, am Lauschen? Und Frage, ja, bitte? Ja, ich war dort und ungefähr, ich glaube, so 1,5 Stunden etwa. Ja, für mich hat es irgendwie, also ich habe da keinen NPD-Typen oder sonst irgendwas gesehen. Also diese, mein Gott, da waren halt 2000 Leute. Erst hat die Anlage nicht funktioniert. Das war eher irgendwie peinlich, also so nach dem Motto, oh wow, ey, was geht denn hier ab? Man hört nichts und naja, irgendwann ging es dann doch mit Ach und Krach. Und dann habe ich die Rede vom Elsässer gehört und habe die Rede vom Pop gehört. Und dann, als die Bandbreite aufgetreten ist, sind wir dann schon wieder nach Hause gegangen. Ja, ich habe dann danach irgendwie einen Taz-Artikel und sonstiges gelesen. Und dachte mir halt irgendwie so, komisch, ne? Also sie hauen wirklich in so eine Kerbe rein. Mir wäre aber wichtig, dass wir jetzt gar nicht so über diese Debatte an sich sprechen, sondern einfach nur feststellen, dass es in die Medien kommt, leider auch über, sag ich mal, diesen negativen Aspekt mit Fed und Verschwörungstheorie und sonst was. Aber Fakt ist, unser Thema rollt und die Leute interessieren sich dafür und ich frage mich halt, was wir als Partei irgendwie anbieten können den Leuten, die da draußen sind und Antworten suchen oder vielleicht auch einfach was machen wollen und sowas. Ich meine, ist jetzt so in der, ich denke halt, man soll sich jetzt gar nicht so auf diese Streitfrage, ist es jetzt rechts oder was darf man sagen, was darf man nicht sagen oder welche Köpfe dürfen was sagen und welche nicht und warum und weshalb. In diese ganze Diskussion möchte ich mich eigentlich gar nicht an der Stelle einmischen, sondern die Frage ist wirklich, wie können wir zu einer Versachlichung beitragen und unsere Arbeit, die wir bisher geleistet haben, jetzt vielleicht auch nochmal fokussieren und auf den Punkt bringen. Das ist eigentlich das, was ich anregen möchte, weil ich denke, dafür stehen wir Piraten ja, dass wir versuchen aufzuklären und ich sage halt, weniger Ausgrenzung wäre vielleicht irgendwie mal ganz angebracht. Also zumindest muss man sagen, die Piraten haben ja reagiert. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Artikel und auch was, ich glaube, der hatte die meisten Kommentare, seit es die Piraten gibt. Also das war schon ein Hammer und hat bei vielen, vielen Leuten, die man kennt, ja, das auch echt für Irritation gesorgt. Und ja, also insofern, also die Frage, können wir da irgendwie was Positives beitragen? Also zum Zweiten, jetzt haben wir also mit Cosmic sozusagen einen Kronzeugen, der wenigstens jedenfalls vor Ort war und da Eindrücke hat. Ich muss sagen, ich stelle jetzt mal einen Raum oder so einen als Vorschlag einfach. Fände ich einen dicken Engel ganz gut, einfach dazu, zu dem Thema, dass man da mal richtig ein paar Leute, vielleicht ein Monopol, wo da mitgeschrieben hat und Birgit Piepgras, ein Danny oder so, also Pro 2, dass man da ein bisschen einlädt und also mal das einfach mal diskutiert. Dieses Montagsdemo, Friedensdemo oder ja mit der Federal Reserve, dass man das einfach mal offen anspricht und da mal versucht, da mal zu klären. Gibt es da Klärungsbedarf? Und wenn ja, dann, was spricht dafür vielleicht, dass man einen Schulterschluss, ich wollte eigentlich gerade sagen, also ich sag's jetzt einfach mal so, wie sich, ich würde persönlich da anstreben, einen Schulterschluss mit denen zu finden. Deswegen, was würde dafür sprechen und was würde für diese Position sprechen, wie es jetzt auf der Bundeswebsite ist, von der SG Presse, also dass man sich von denen offensiv oder Publizität, wie sagt man, egal. Öffentlich. Öffentlich, ja, dass man sich distanziert von denen. Also was spricht für, was dagegen? Das fände ich mal, dass uns das vielleicht einen Schritt weiterbringen könnte, wenn man das wirklich ein Ding Engel irgendwie moderiert, mal dazu laden würde. Piratus, bitte. Ja, also ich bin komplett dagegen, dass wir hier irgendeine Schuldthematik thematisieren. Also ob Fett jetzt schuld ist oder nicht. Also ich kriege immer einen Kollaps, wenn die Leute irgendwie diese Schuldfrage thematisieren. Und das lässt mich dann immer auch aufhorchen bei solchen Demonstrationen, um was es da wirklich geht. Wir als AG sollten uns da komplett raushalten, meiner Meinung nach. Ich würde auch dieses, soll man jetzt irgendwas unterstützen oder ablehnen, auch das ist alles nur Meinungsmache und Perspektive, sollten wir uns als AG komplett raushalten. Ich glaube, eine Idee wäre es, wenn wir einfach einen Artikel schreiben und dieses Zinsthema nochmal aufgreifen und vielleicht klar machen in einem Artikel, den man vielleicht auch über die Bundeswebseite dann schickt, dass die wirkliche Umverteilung nicht über Zinsen passiert, sondern über Realvermögen und über die Wirtschaft selber als Produktivkapital und diese ganzen Geldströme, die da fließen. Wenn man da mal darauf hinweist, könnte man vielleicht diese Demo dazu nutzen, Leute aufzuklären, indem man ihnen sozusagen geradezu dieses Thema aufgreift und ihnen klar macht, dass da der falsche Belzebub ausgetrieben werden soll und ja, dass das auch nur wieder höheren Leuten dient, die da Interessen vertreten. Ja, guter Vorschlag, also gefällt mir gerade, ist gut. Ja, genau so war es ja vorhin schon mal angedacht, das irgendwie anzugehen am Wochenende, ne? Sonntag und so, los, zum Thema Zinsen. Stefan. Ja, auf Pirates Select, ich sehe da den Link nicht wirklich. Das können wir zwar immer so eine Veranstaltung machen, hat man jetzt die Jahre auch schon Zeit dafür, aber jetzt, man sucht ja jetzt den Link irgendwie, die sind jetzt gerade so als Populisten, die sind in der Presse populär und jetzt, wenn wir da als AG jetzt über die Zinsen jetzt das als Mittelpunkt nehmen und den Rest einfach so im Raum stehen lassen, ich weiß nicht, ob das der AG weiterhilft und ich weiß noch weniger, ob das irgendwie ja den Piraten weiterhilft, wenn die sich weiter so positionieren und daran nichts ändern. Also quasi die als neue Rechte so sehen, wie die Jutta Ditfurth oder so das geäußert haben und das so stehen bleibt auf unserer Bundeswebseite und so. Möchte noch jemand etwas zu dem Thema sagen? Sagt, dass er in der Stunde euch auch zur Diskussion zur Verfügung steht, wenn ihr das Thema gerne mit ihm thematisieren würdet als AG. Also da bin ich erstmal raus, weil ich muss nachher ein bisschen Fußball schauen. Also wie gesagt, ich würde mich da jetzt nicht einmischen in diese ganze Thematik, ob das jetzt passend war auf der Webseite oder ob man solche Montagsdemos unterstützen sollte oder sich dagegen stellen sollte. Das ist alles wieder nur Politik und hat eigentlich nichts mit unserem Thema eigentlich zu tun. Aber PR02, kannst du dem Dirk ausrichten, wenn du wieder dran hast? Also an sich habe ich auf jeden Fall Interesse, darüber zu sprechen mit ihm. Also fände ich interessant. Weil mich interessiert das ganze Thema schon, ob es jetzt politisch oder sonst was ist. Es ist einfach da und ist Fakt. Moin! Ich will vielleicht eine Sache noch sagen zu dem, was Stefan gerade gemeint hat, von wegen, dass Zinsen so wichtig wären. Also, wenn man da war, ich war übrigens am Montag auch zum ersten Mal da und habe mir das mal angeguckt, dieses Zinsthema ist für einige, die da sind, schon ziemlich wichtig und es wird auch immer wieder als ein Thema betont. Deswegen glaube ich schon, dass gerade auch diese Aussagen, die wir dazu machen können, auch für die Diskussion über das, was da stattfindet, man es darüber versachlichen könnte und dass ich das schon einen guten Weg finde, wenn man da was machen könnte. Und Dirk wird mit Sicherheit, wenn er das nachher hört, dem Hände klatschen zustimmen. So, zweiter Versuch. Moin. Jo, lest ihr eigentlich den Chat? Ja, den lese ich, aber soll ich ihn vorlesen oder möchtest du was dazu sagen? Ja, lese ihn mir bitte vor. Ja, mach mal. Nein, du hast ihn ja geschrieben. Es war jetzt eher so eine ironische. Du möchtest etwas von uns. Bitte, sprich. Steh doch da. Ich brauch mal zwei Stellungnahmen von euch. Einmal zu dem Thema Unternehmenssteuer in Deutschland. Ist sie zu gering? Dann mach doch bitte einen Top hier in unserer Tagesordnung. Schmeiß doch mal bitte den Pad-Link. Oben im C des Raumes findest du einen Link zum Pad 14. Und da ist immer das aktuelle Protokoll. Sorry. Ich möchte jetzt noch was zu dem Top sagen. Bezüglich der Montags-Demo. Sekunde, ich habe dir in Zeile 102 einen Top hingeschrieben. Da kannst du einen Titel reinpacken und dann drunter ein bisschen einen Text. Dann behandeln wir das nach dem nächsten Tagesordnungspunkt. Ich finde das Pad nicht. Könnt ihr mir da nochmal irgendwie weiterhelfen, bitte? Hier habe ich es dir gepostet. Dankeschön. Kein Thema. Zu deinem Top, lieber Wischer, noch. Wenn du doch dort vor Ort warst und das alles live mitbekommen hast als unser wirtschaftspolitischer Redakteur, warum sind da dann jetzt nicht schon drei Artikel, welche die populärsten Dinge, die sie da am Montag geäußert haben, widerlegen, auf unserer Bundeswebseite verlinkt? Wir haben genau deswegen ja schon einen Termin vereinbart, um darüber etwas zu formulieren. Und wann ist dann nochmal genau? Am Sonntag. Aber das ist auch ein Tag vor der nächsten Demo, wo dann wieder neue Dinge gesagt werden und wieder neue Dinge widerlegt werden. Ich vermute nicht, dass da besonders viele neue Dinge gesagt werden. Also nicht von den Leuten, die da jetzt waren zumindest. Die haben nicht so viele Themen, PNO2. Sonntag treffen wir uns und am Dienstag, wenn man es publiziert, dann ist es lang gut, denke ich mal. Dann haben wir auch den gleichen neuen Input vielleicht noch mit drin, den wir dann vor Publikation dann noch, falls sich dann noch was tut. Es ist immer noch. Also was ich gelesen habe als letztes, die wollen das so quasi zu einer Art öffentliche Lehrveranstaltung organisieren. Also so ist die Stoßrichtung, sage ich mal. Und wer dann da alles auftritt und was sagt, naja, das muss man abwarten. Okay, ich muss also für mich zugeben, ich habe den Jürgen Elsässer, habe ich auch noch gerade angehört. Ich habe einen Pop da zur Hälfte gehört und den Ken Jebsen so grob, was er so sagt. Das kennt man ja so. Ja, aber was ich zuerst sagen wollte, zur Zins versus Fettkritik, Zinsen ist ja nur ein Teil. Also es ist so ein, habe halt so einen schönen Beitrag gelesen, wo auf Facebook verlinkt war, eben dass der Zinsast, es ist ja nur so ein ausgehender Ast so quasi von dieser ganzen Geldpolitik, das ist nicht das A und das O, also da gehört ja eben die Akkumulation und Währungspolitik, so der Fed auch noch maßgebend dazu, also wenn wir jetzt den Zins auch jetzt aus unserer Sicht so wissenschaftlich vielleicht beschreiben, dann das ist eben ja nur ein Teilaspekt halt von dem, was sie auch die Bewegung, was sie kritisiert, das ist eben ein guter Teil. Das hat ja nichts mehr mit Glauben zu tun. Ja, also das geht weiter halt. Ich meine, ja, Glauben, das ist auch manche Sektierer oder so, wo dann, oder Schisselianer oder Kreuzianer, was weiß ich, wo da dabei sind. Aber es ist eine plurale Bewegung, wie die Piraten eigentlich auch. Und eben nur ein Teilaspekt. Ich denke, da sind wir denen auch nicht ganz gerecht, wenn man nur einen Zins jetzt hier beleuchtet, können wir machen, aber damit ist das Thema einfach nicht abgehandelt, denke ich. Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den wir diskutieren wollen. Sorry, Cosmic. Ja, genau. Das kann man ja alles diskutieren und so. Und wir sollten vielleicht einfach bei dem Prinzip bleiben, dass wir als Piraten oder als AG Geldordnung eine breite öffentliche Debatte zum Geldsystem, über das Geldsystem fordern und allem, was damit zusammenhängt. Und wenn wir dann weiter so in die Richtung Konvente und so weiter denken und da auch unsere Öffentlichkeitsarbeit, jetzt sage ich mal, auch auf die Themen abstimmen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir da auch einiges erreichen können. Dafür müsstet ihr Artikel schreiben für die Bundeswebseite, an den Wischer schicken. Ja, mein Lieber, aber das ist auch immer eine Motivationsfrage, verstehst du? Habt ihr noch? Ja, also darf ich mal kurz sagen, ich habe auch noch. Seit 10 Minuten warte ich drauf, aufgerufen zu werden. Habe ich dich übersehen? Mehrfach. Dann sorry, gleich nach AMT, wenn es recht ist. Also ich würde jetzt an dieser Stelle Rudi und Stimmbürger vorlassen, damit die Liste einigermaßen eingehalten wird, wenn das in Ordnung ist. Mir ist es gleich, nicht euch selbst. Von mir aus jetzt Rudi. Okay, ja, ich bin ein bisschen irritiert, weil Piratus gerade, das ist schon so lange her, und ich hatte mich auch schon so lange zu Wort gemeldet, sagte irgendwie was von Piratus, wäre das zu viel Politik, was hier gemacht wird. Und da frage ich mich dann gerade, ja, was machen wir denn hier überhaupt? Und hätte ganz gerne eine Klärung, aber... Das kann ich kurz erklären. Für mich hat das Politik halt nichts mit Aufklärung zu tun, sondern mit Beeinflussung. Und ich bin ein großer Fan von Aufklärung. Deshalb habe ich das so formuliert. Okay. Dann stimmen wir. Wischer, du warst in Berlin auf der Demo? Ja. Was hatten denn die für drei Kernforderungen? Na, so ganz konkret kann man das natürlich nicht sagen, aber sie haben verschiedene Sachen angesprochen. Politisch hat der Pop vor allem gefordert, dass man sich nicht an den Wahlen beteiligen soll und dass man den Fernseher ausmachen soll. Und ansonsten hat der Kollege Mehrholz mal zwischendurch auch mal gesagt, naja, in anderen ehemaligen Veranstaltungen, dass man die Fett irgendwie abschaffen müsste. Und der Kollege Rico Albrecht, also auch von der Wissensmanufaktur, hat erläutert, hat erst ganz als Gutes erzählt und dann hat er lieber wieder zum Schluss erzählt, dass die Zinsen ja so schlimm wären. Und das war dann halt der zweite Grund. Und die haben halt so ein bisschen versucht, ihren Plan B da zu bewerben, an dem auch nicht alles schlecht ist, aber halt auch nicht alles gut. Jo, mein Ansatz geht zurück auf die Diskussion, die wir gerade eben hatten. Und ich möchte im Prinzip auf Christian Felber da eingehen, der auch eben unsere Ideen gebracht hat, wie man das, wie man da Demokratie weiterentwickeln kann mit dem systemischen Konsensieren, wie man über diese Konvente gehen könnte und wie wir darüber wichtige Themen in die Öffentlichkeit tragen können. Und prinzipiell finde ich die Idee gut und vor allem auch, dass wir mehrgleisig fahren, dass wir im Hintergrund einfach unsere wissenschaftliche Arbeit machen und auch jetzt schauen, hier einen Anschluss zu kriegen und möglichst ein bisschen Aufklärung in das System reinzubringen, weil das Anliegen, das die Leute da auf der Straße haben, das ist ein ganz wichtiges und ernstes Anliegen. Und das teilen wir auch vollständig. Die Herangehensweise, dass wir tatsächlich wirklich herausarbeiten, wo die Probleme wirklich liegen in der Vermögenskonzentration, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, damit man von einer richtigen Analyse oder einer möglichst richtigen Analyse dann auch möglichst zu brauchbaren Lösungsvorschlägen kommt. Stimmt, ja, das war sehr gut. Stimmt, bitte. Nochmal zurück. Also du warst, Cosmic war auf der Demo, dann der Höffinghoff, die Seeräuber Jenny und wer war noch? Dieser NPD-Typ Schmidtke. Habt ihr jetzt mit eurer Anwesenheit die Demo jetzt aufgewertet? Also habt ihr der Demo zugestimmt? Das in der meine Richtung? Politik übrigens. Mit der Anwesenheit zugestimmt, weil wenn ich auf den Blogpost gehe, auf der Piraten-Homepage, hat ja die Piratenpartei aufgefordert, nicht hinzugehen, weil man diese aufwertet. Was gilt jetzt? Befehl Wunderpartei. Ich werde dazu nichts sagen. Danny, ist der Nächste? Ja, ich habe jetzt mehrfach Sachen gehört, ja, die Forderungen sind ja richtig und wir teilen ja hier und jenes, aber ich würde ja gerne mal wissen, ich habe mir einige Reden da angehört über YouTube, was da so erzählt worden ist und ich sehe da noch nicht so wirklich so die Übereinstimmung mit Piratenprogramm oder Piratensatzung. Das ist lustig, weil ich teilweise sogar das Gefühl hatte, dass sie 1:1 die Piratengrundmythen da zitiert haben. Ja, Bang in die Schranken zum Beispiel. Ja, nicht nur was jetzt, Köpfe. Also genau, Themen statt Köpfe und so Gesünse haben die nämlich da auch erzählt. Insbesondere Ken Jebsen in seinem Vortrag, wenn ich mich hier erinnere. Aber sind wir irgendwie schon weiter, ne? Weiter wie die Basis oder weiter wie Ken Jebsen, der war ja auch mal, glaube ich, Mitglied der Piratenpartei. Oder ist es noch, je nachdem. War er nach eigenen Angaben nur aus Forschungszwecken als Journalist. Die Piraten wurden übrigens von den Rednern auch mehrmals angesprochen. Ja, wie? Wie hast du darauf geantwortet? Ich habe gar nicht. Man kann das alles auf YouTube nachhören. Also das brauchen wir jetzt hier gar nicht thematisieren, ehrlich gesagt. Das ist alles nur Beschäftigungstherapie jetzt hier. Wie haben sie die Piraten angesprochen? Wischer? Ja, die haben halt Hallo zu den Piraten gesagt und dass sie toll waren, dass sie mal hier waren und dass einige trotzdem wieder hier sind und dass die Piraten sich vielleicht an der Stelle ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hätten und so weiter. Habt ihr jetzt immer... Also, kannst ja nachgucken. Ja, ich habe gestern Birgit Piepgras da Drachenlos und die hat ja gemeint, Bruno Kamm vielleicht ist im Gespräch vielleicht, dass irgendwelche Piraten da hingehen, Rednerpult und da irgendwie ja denen mal ins Gesicht sprechen wegen Antisemitismus oder sowas und was weiß ich für Moralpredigte halten. Schlaue Idee. Da würde ich mal Monopol vielleicht drauf ansprechen oder irgendjemanden, ich weiß nicht, was da vielleicht im Hintergrund wieder läuft. Da halte ich eben, ja, so Eskalationen. Ich weiß nicht, ob das für irgendjemanden gut sein kann. Also was man sagen kann, ist, dass auf jeden Fall natürlich durch die ganze mediale Vorarbeit auch ein Klima der Beklemmung oder so da ist oder man sieht einen anderen Piraten und grinst sich an oder den Oliver Höffinghoff und seine Crew habe ich auch gesehen. Die waren halt mit ihren Handys da und hat richtig gemerkt, die waren also auf der Suche nach Material. Das kann man dann ja auch auf Twitter und so weiter verfolgen, wie das eingesetzt wird. Dann kann man das Medienecho verfolgen. Also ist für mich so eigentlich als Medienwissenschaftler echt interessant zu beobachten, was hier irgendwie passiert. Natürlich gehört zu diesem Themenumfeld Nazi, Braun und so weiter, will sich ja keiner dazu zählen. Und deswegen, sage ich mal, sind die Leute auf jeden Fall verhaltener, ja. Sie sind nicht befreit. Also es ist schon spürbar, dass so ein Klima der Verunsicherung auch irgendwie herrscht. Das war so mein Eindruck. Ansonsten einfach Leute, die was hören wollten und ja, Applaus war ehrlich, habe auch echt nette Gesichter gesehen. Also jetzt nicht, es war irgendwie nicht gruselig oder so für meinen Eindruck. Ja, das kann ich eigentlich so dazu weitergeben. Jo, also ich würde das Thema jetzt hier beenden. Ich glaube, steht auch keiner. Nee, Rudi möchte noch vorher was sagen. Ja, ich fand das sehr interessant, wie engagiert hier so viele Leute dabei sind und ich würde vorschlagen, eine Projektgruppe einzurichten, die das Selbstverständnis der AG nochmal überarbeiten. Das stand sowieso mal wieder auf dem Programm, ja. Irgendwas mit Politik meinst du jetzt, oder? Naja, auf jeden Fall mit ja, mehr... mit aktuellen Themen und so, also nicht so allgemein, sondern vielleicht könnte man ja auch mal so ein bisschen Richtung ja, Sachen, die halt so auf der Straße besprochen werden, mal in das Selbstverständnis mit einfließen lassen. Ja, bitte. Klar, die Themen aufgreifen und Antworten geben oder, ja. Rudi, das üben wir nochmal mit der Ironie. Ja, das kommt anscheinend nicht an, aber ich lerne dazu. Ja, du musst doch die Leute irgendwo abholen, wo sie sind. Was willst du denn machen? Dieses Gegeneinander, was hier aufgebaut wird, das finde ich alles total beängstigend. Also auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, da hat es ja den ersten Dämpfer für die öffentlich-rechtlichen Medien gegeben. Ich will nur auf die Krone Schmalz, verweisen. Dieses Interview kennt ihr bestimmt. Das stellt dar, was hier eigentlich momentan in unserer Gesellschaft abläuft, ja. Und die Piraten müssen echt irgendwie auch gucken, wie sie Land gewinnen und einfach auch offen bleiben. Also weniger ausgrenzen, mehr reinholen. Ja? Also ich finde, die Piraten haben sich zu viel ausgegrenzt und viele, viele Leute vor den Kopf gestoßen. Und naja, müssen schauen, ob sie jetzt irgendwie noch draus machen können. Das ist meine Meinung. Untergehen. Ach Quatsch, der beste Tipp ist wirklich, die Schuldfrage immer weglassen. Wir klären einfach keine Schuldfragen. Macht eh keinen Sinn. Danny, bitte? Wenn ihr Leute wie Ken Jebsen reinholt, bin ich draußen und werde dafür sorgen, dass dann noch mehr draußen sind. Wer ist denn der Ken Jebsen? Hallo. Der Mustafa irgendwie aus Iran. Also, stopp. Erstmal PR02, keiner will Ken Jebsen reinholen. Ja, das müssen wir erstmal festhalten. Jedenfalls habe ich nicht den Eindruck bekommen. Es ist schon so, dass jeder sich anhört, was er sagt, aber nicht so, dass man sagt, so, das übernehmen wir jetzt einfach. Im Gegenteil, ich bin sehr, sehr kritisch. Das hat man, glaube ich, mit meinem letzten Kommentar mitbekommen. Ich bin etwas irritiert, was hier gerade abläuft. 47 Leute sind hier im Raum, weil es plötzlich um die Montagsdemos geht, mit denen wir als AG überhaupt nichts zu tun, null, gar nichts zu tun haben. Das Ding kann eigentlich an uns total vorbeigehen. Hat nichts mit der Arbeit der AG zu tun, es sei denn, wir würden das Selbstverständnis der AG überarbeiten und sagen, wir wollen uns um andere Sachen kümmern. Also wir wollen jetzt hier einfach schlau mitreden, deswegen sind wir alle da. Aber mich würde interessieren, wir hatten jetzt die Kohle, weil wenn wir das Geld haben, dann können wir Politik machen. Nein, Politik muss auch ohne Geld gehen. Und das ist ein gelebter Beweis, was die da machen. Politik ohne Geld groß, ohne... Ich würde gerne wieder zur Tagesordnung zurück. Wir sind heute Nacht hier genau deswegen, weil Geld drüber steht. Und jetzt langsam wollen wir ja doch mal Politik machen. Nee, wir machen hier gerade eine Sitzung und haben eine Tagesordnung. Es wäre super, wenn sich Gäste über die Tagesordnung freuen. Nein, wir freuen uns nicht. Wo tragen wir uns denn ein? Pusten so bitte das Pad nochmal. Ja. Ich würde das Thema nämlich jetzt auch gern abschließen mit folgenden Worten. Wir haben aber übrigens, überlegt. Wir wollen auch mitmachen. Wir wollen mitmachen. Wir sind halt ein bisschen später gekommen. Das ist doch wurscht. Seid ein bisschen tolerant. Wer sind wir? Ich. Ja. Hier ist der Link. Ich. Ich einfach. Also folgendes. Okay, danke. Wir in der AG wollen oder sollten, da bin ich mit Pirates einer Meinung, nicht politisch in dementsprechend hier zu sagen, ja, wir wollen die jetzt, wie jetzt Piraten tatsächlich verhalten soll oder wie sich die Gesellschaft mit der Demonstration umgehen soll. Ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber natürlich sprechen die dort Themen an und das ist auch das, was Cosmic, glaube ich, immer meinte, die natürlich zu unserem Themenbereich gehören. Also wenn es jetzt um globale Währungspolitik geht oder eben um diese Aussagen immer zum Zinssystem. Und ich glaube, an der Stelle können wir als AG doch unsere Stellung mal beziehen und damit auch Input liefern und eben die Diskussion versachlichen. Und das sehe ich jetzt für mich persönlich, ehrlich gesagt, als schon als Aufgabe und auch mit dem Selbstverständnis der AG. Also ich entwickle gerade bei den Piraten eher Leidenschaft als Sachlichkeit, weil mich regt das alles richtig auf. Und ich will das alles überhaupt nicht hergeben. Das ist so fantastisch. Wir sind so gut. Und nein, wir brauchen keine sachlichen Leute mehr. Nein, wir brauchen Geld, dass wir endlich mal Politik machen können. Gut, das machen wir aber hier nicht in der AG. Ne, das mag schon sein, aber dann sag mir mal wo. Casino. Ein Raum drüber ist AG Friedenspolitik. Nee, ein Raum weiter, wo der Bufo sich trifft. Jetzt schiebt mich ja überall hinweg. Also ihr seid schon Bufo, doof. Morgen die AG Waffenrecht macht mal sillig Masseasche. Morgen ist Bufo-Sitzung. Okay, Entschuldigung, ich habe alles aufgemischt. Ich gehe nach Hause, oder? Du kannst doch gerne hierbleiben und dem weiteren lauschen. Also hoffen wir, dass du eh schon zu Hause bist. Gut. Ansonsten... lasst uns einfach die Prinzipien der Piraten anhalten. Mehr Themen statt Köpfe, das wäre so mein Wunsch. Und danke für eure Beiträge. Also aktuelle Politik müsste eigentlich nach AG Wirtschaft gehen. Ich bin dann auch raus, kann man an anderer Stelle dann ja weiter diskutieren. Es geht weiter. Schönen Abend. Ich habe noch eine Frage an Wische. Das heißt, ihr trefft euch Sonntag dann, um da einen Artikel zusammenzuschreiben? Ja. Genau. Okay, das sagt mir, dann tut mir mit auf diese Mailing-Mitteilung, wann ihr das macht. Ich schicke das über die normale Mailingliste rüber im Anschluss an die Sitzung, vielleicht morgen. Okay. Supi. Dann würde ich jetzt zum nächsten Top kommen, nämlich Top 3, Thema für systemisches Kondensieren. Aber schnell. Ich habe schon wieder kondensieren gesagt, ich meine natürlich konsensieren. So, also mein Internet funktioniert nicht so gut. Ich weiß nicht, hört ihr mich gut? Ja. Ja. Wer war das jetzt? Hatten wir das letzte Mal schon angesprochen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen angespannte Stimmung gerade für ein Brainstorming nicht ganz so geeignet. Also können wir auch gern verschieben oder je nachdem. einfach mal ein Thema überlegen. Ich habe hier mal ein Beispiel, vielleicht könnte man einfach mal Testlauf des systemischen Konsensierens auf der Online-Plattform systemisches Konsensieren, konsensieren.eu den nächsten regulären Bundesparteitag. Wie meinst du das? Also ja, einfach mal sozusagen, dass man den Ort genau, also es ist einfach mal, jeder kann teilnehmen, jeder darf einen Ort einwerfen, auch Spaßorte oder sowas, alles ist erlaubt. Und dann guckt man einfach mal, ob das Tool funktioniert und was dabei rauskommt und wo dann unser nächster Bundesparteitag stattfinden würde, würden wir das durch systemische Konsensieren festlegen. Das wird wohl dann Entenhausen. Brauchen wir denn zu dem, du hast jetzt die Website gesagt, kannst du vielleicht nochmal sagen oder nochmal ins Pad schreiben, brauchen wir denn dafür irgendwie große Anmeldungen da bei dem Tool oder so? Sonst, wenn man nur das Tool ausprobieren will, dann können wir das ja durchaus mal einfach nächste Sitzung machen. Schlage ich jetzt einfach mal so vor. Bitte um Kommentare. Ja, ich glaube, der Vorteil wäre, dass wir das auch sozusagen zeitunabhängig machen können. Das heißt, wir müssen uns dazu nicht treffen. Also auch nicht in der nächsten Sitzung oder so. Das könnten wir doch einfach jetzt mal anstoßen über die Mailingliste und alle Leute auffordern, sich da mal teilzunehmen und dann probieren wir es aus. Aber ich würde mich so gern mal treffen. Ja, deswegen sind wir heute hier. Und nächste Woche wieder. Nein, ich meinte persönlich. Ich möchte einfach mal gucken, mit welchen Leuten ich hier zu tun habe. Das wird ein bisschen schwieriger jetzt. Auf eine Clubmate, ne? Juhu! Aber eure Termine sind so bescheuert, da kann ja keiner kommen. Was haben wir denn für Termine? Den APPT und den Brut. Und In Erfurt soll da was stattfinden, habe ich von Monopol gehört. Und Danny weiß da schon mehr. Ich würde gerne wieder zum Thema zurückkommen. Bunky, kannst du denn da so ein Projekt oder sowas anlegen? Eisenheim war es so. Egal. Hast du es gehört, Bunky? Der ist ja wieder weg. Ja. Er hat leider ein Disconnect. Sonst, ja. Also wenn man da einfach ein Projekt anlegen kann, das können wir nach der Sitzung besprechen, dann, oder spreche ich später mit Bunky, dann schicken wir es über die ML, dann sollen sich, also die Mailingliste, und dann sollen mal die Leute sich da anmelden und da mal ein paar, ja, für den Testlauf mal ein paar Dinge eingeben und dann können wir nächste Woche vielleicht oder übernächste Woche mal das auswerten oder machen oder wie auch immer. Wenn ihr das startet, denkt dran, dass ihr da so ein Demo-Beispiel reinsetzt, damit die Leute daran das verstehen. Denn ich hatte das schon mal reingeklickt, ich habe es noch nicht genau gerafft, so auf Anhieb. Ja, wenn das so ist, dann komme ich wieder zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, dann sollten wir es vielleicht einmal zusammen machen. Ehe sich da jeder dumm und dusselig klickt. Wir probieren es mal aus und wenn es nicht klappt, können wir nächste Woche eine betreute Sitzung machen. Okay, und ich gehe jetzt mal zu dem Empfang, weil ich esse jetzt mal was und ich kann mir mal die Tür bewachen, oder? Also die Eingangstür. Lass keinen rein. Okay, also wir probieren das mal aus und reden nächste Woche nochmal drüber, wie das geklappt hat, beziehungsweise reden in Detail darüber. Okay? Dann nächster Punkt, nächstes Arbeitstreffen wahrscheinlich zu den Visionen. Genau, das ist das nächste Arbeitstreffen zu den Visionen, beziehungsweise auch die Frage, wann wir denn unsere Vorbereitung machen wollen, um systemisches Konsensieren vielleicht auch im Bereich von der Problemanalyse erstmal in der ersten Phase anzuwenden. Und das ist im Prinzip auch eine Einladung zur Teilnahme an alle Anwesenden und auch an alle, die das irgendwie sonst erfahren. Die Vision, da geht es darum, was haben wir fundamentale Kritik an unserem momentanen Wirtschafts-, Geld-, Währungssystem, Währungs- und Finanzsystem allgemein und welche Fragen haben wir, die wir beantworten wollen und wie kommen wir auf einen besseres System? A, in der Zielsetzung, was haben wir für Ziele, die wir erreichen wollen, die jetzt nicht verwirklicht sind und wie wollen wir diese Ziele erreichen? Es besteht bereits ein Ansatz dazu, einfach mal zu schauen, wie funktionieren denn die Systeme innerhalb von Kapitalismus, einfach um zu verstehen, wie sind wir denn dahin gekommen, wo wir momentan sind, was ist an der momentanen Situation schlecht. Und das wäre quasi der erste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, erst einmal eine Analyse des Problems. Ich poste euch schnell mal was rein, was bis jetzt im Wiki steht. Das kann man sich durchlesen, einfach mal schauen. Insbesondere der Link, der dort ausgeht zum Thema Kapitalismus, könnte quasi mal so ein Ansatz für die Problemanalyse sein. Und da hätte ich ganz gerne Terminvorschläge. Also hier die vorläufige Seite, die ist noch nicht fertig, aber sie befindet sich gerade im Aufbau. Es ist ein bisschen viel Text, ein bisschen erschlagen für Leute, die sich das jetzt durchlesen wollen. Deswegen eher meine Frage, wann hättet ihr denn Zeit, dass man da an der Problemanalyse arbeitet? Oh, kurz, mich würde interessieren, dieses Amerika als Beispiel für den Neoliberalismus, Neofeudalismus, das Video ist anscheinend down auf YouTube. Ist gebannt worden. Es passiert immer wieder und dann werden die Teile wieder hochgeladen. Ich check das in regelmäßigen Abständen. Danke für den Hinweis. Ja, neuer Termin fürs Treffen, der Arbeitstreffen zur Problemanalyse. Wenn sich jetzt so keiner meldet oder nicht da einträgt, weiß ich nicht, ob sie eintragen sollen. Ach, im Pad kann man sich eintragen? Naja, ich hätte jetzt erstmal ein paar Vorschläge gesammelt. Also mein Vorschlag wäre im Prinzip, am 28. ist die nächste normale Sitzung der AG Wirtschaft und ich würde quasi den letzten Tagesordnungspunkt der AG Wirtschaft beanspruchen, wenn das mit denen okay geht. Das wäre mein konkreter Vorschlag für den nächsten Termin, weil wir ja am Sonntag die Zinsproblematik diskutieren wollen. Sollte jetzt jemand einen Alternativvorschlag hat, wo er Zeit hätte und vielleicht noch ein, zwei andere, dann könnte man natürlich einen Alternativtermin ausmachen und schauen, dass man da schon Vorarbeit dazu macht. Also ich finde die Idee mit der AG Wirtschaft gar nicht schlecht. Das belebt die auch ein bisschen. Ja, ja. Das wäre also am 28. Nee, was? Genau. Also alle, die am 28. nicht auf die Montagsdemo gehen können, quasi trotzdem etwas Sinnvolles an Kritik an unserem Wirtschaftssystem leisten, indem sie sich bei uns mit einklinken. Ja, schreibt doch den Termin einfach mit ins Pad und dann würde ich zum nächsten Punkt übergehen, wenn der recht ist. Jo! Nämlich Top 5 hat vorhin unser Gast eingestellt, der Christoph, ne? Christoph ist noch da. Nicht war es, glaube ich, Captain Crunch, oder? Oh, Captain Crunch, ja, stimmt. Kann auch sein. Ja. Ja, ich bin irgendwie Pressefuzzi und ich möchte da mal von euch ein bisschen eine Stellungnahme zu den zwei Themen. Priorität in der Reihenfolge der Auflistung. Ich weiß ja nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt stattfinden soll, aber. Wenn du allgemein Unternehmenssteuern, Besteuerung von Seiten des Staates in den Fokus irgendwo drücken willst, ist da, also Top Sonstiges habe ich da Thomas Piketty, der ist im Moment ziemlich, wird gehypt in den Medien. Der hat da genau ein Buch dazu geschrieben. Ich brauche eine Stellungnahme von Piraten zu den zwei Themen. Also, Wortmeldung. Wo steht eine Wortmeldung? Ah, Stimmbürger. Zuerst, dann mache ich das dann. Stimmbürger, ja. Zu Unternehmenssteuer, da gibt es eine AG-Steuer normalerweise und zum Stufa-System, da wäre die Netzpolitik geeignet, beziehungsweise dann ein Themensprecher da davon. Nein, das ist Datenschutz. Zum Beispiel, aber jetzt nicht hier bei der Geld oder bei den Wirtschaftspiraten, das passt jetzt glaube ich nicht. In Bezug auf Stufa? Ja. AG-Wirtschaft würde ich schon durchgehen lassen. Jo. Nächste wäre Danny. Unternehmenssteuern zu hoch, ja. Schufa, böse Daten, Sammelkrake gegen Menschen. Aussage AG Wirtschaft. Unternehmenssteuern zu hoch? Ey, du bist nicht dran, Rudi, ich bin der Nächste, lass mich das machen. Ja, gerade ist jetzt, wenn Danny fertig ist. Also Danny, da liegst du natürlich völlig daneben. Die Unternehmensbesteuerung ist deutlich zu niedrig. Wenn du das volkswirtschaftlich dir anschaust und die einzelnen Sektoren anschaust, dann war es immer so, dass die Industrie verschuldet ist, damit die Privatvermögen anbauen können. Ja, mittlerweile ist es so, dass die Industrie nicht mehr verschuldet ist, also über alle hinüber gesehen, sondern netto Geld. Hallo, Lilly, du klopfst da irgendwie. Also sozusagen nicht mehr Schuldner sind, sondern Geld oder ja Geldvermögensbesitzer ist und das ist ganz schädlich fürs System und deshalb müssen natürlich die Unternehmenssteuer rauf. Aber ihr bitte unterscheidet mal zwischen Mittelstand und Industrie, bitte, bitte. Ja, klar. Also die Details kannst du dann mit der AG Steuer klären, in welchem Rahmen wie hoch besteuert wird. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass Unternehmen ja, vorfinanziert sich verschulden müssen. Das ist nee, wir haben die Eigenkapitalquote in Deutschland, die raucht weg. Lilly, der Sinn eines kapitalistischen Systems ist, dass Unternehmen sich verschulden. Nur so funktioniert das System. Und wir haben es leider nach hinten runtergewirtschaftet. Setzt Ihre AMT eine Wortliste dran? Ja. Also und so dabei verweise Zimmer, ich, Moment, bitte Wortmeldungsliste beachten. Ich zitiere immer ganz gerne Flassbeck, der ganz schön die zeitlichen Verläufe einzeichnet und dadurch sagt, was das Problem jeweils ist. Das, was ich kurz reingepostet habe, zeigt zum Beispiel eine historische Entwicklung. Da kann man sich das genauer anschauen. Piratus hat das Wichtigste dazu gesagt. Die Frage ist, und die stelle ich auch im Rahmen der Vision, in welchen Konten wollen wir, dass Guthaben sind? Welche Konten sollen dafür verschuldet sein? Und wie sollen die Interaktionen zwischen diesen Konten ausschauen? Und eines muss uns grundsätzlich klar sein, was bei den meisten Leuten völlig unter den Tisch fällt, und zwar die Tatsache, dass was immer auf der einen Guthabenseite ist, irgendwo anders eine Schuldenseite sein muss. Und da brauchen wir ein intelligentes System, das uns aus den momentanen Problematiken rausführt. Und das wirklich sachlich und sauber zu diskutieren, dafür ist die Vision da. Deswegen die herzliche Einladung an alle, kommt am Montag in die Sitzung der AG Wirtschaft. Danke. Nein, das machen wir heute klar. Also das geht ja gar nicht. Nein, hallo, nee, warte mal. Hallo. Wenn ihr das sagt, ja, sage, dann trag dich bitte links im Chat mit einem WM als Wortmeldung ein und dann kommst du dran. Also ich habe gerade meine Brille nicht auf und wenn mich jemand hören möchte... Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt dein Problem. Bitte versuch dich... Trag mal Lilly ein. Ich habe doch die Brille nicht. Ich habe Lilly schon eingetragen. Lilly, haben Sie dich für dich eingetragen? Du bist nach Stimmbürger meiner Wirklichkeit und Stefan dann dran. Okay, danke. Jetzt Stimmbürger bitte. Als Koordinator der AG Wirtschaft hätte ich jetzt das schon gern noch von Danny gewusst, wie er jetzt darauf kommt, dass eine Stellungnahme von der AG Wirtschaft existiert, dass die Unternehmenssteuer zu hoch sind. Direkte Frage an Danny. Auch wenn ich das jetzt hier nicht so besonders für sinnvoll achte, über AG Wirtschaft zu reden, aber bitte. Wir haben eine klare Stellungnahme, dass wir eine transparente Ordnungspolitik in der Wirtschaftspolitik wollen. Und um das transparent darzustellen, ist es sinnvoller, Unternehmen möglichst gering zu besteuern, aber dafür Individuen zu besteuern. Wir sind in den letzten Jahren dazu gekommen, dass wir diese Steuern über die Unternehmen abführen und die Unternehmen umgehen diese Besteuerung dann, dadurch, dass sie in mehreren Staaten ansässig sind und lassen ihre Gewinne dann einfach in einer ihrer anderen Niederlassungen oder einem Hauptsitz, welcher dann ein niedriges Steuervolumen zahlen muss, auszahlen. Und da ist einfach ein Problem. Und deswegen ist da ein Grundanliegen, dass man eben Individuen besteuert, die Gewinne von Individuen besteuert und da vor allem dann auch die Kapitalerträge, welche die Eigner machen durch den Besitz. Alter Sozialister, Danny. Also ich darf jetzt mal? Nee, du bist noch nicht dran. Ich wollte sagen, zur Stellungnahme, was ich dir vielleicht als Tipp geben könnte, was vielleicht nicht ganz passt, aber zumindest was im Programm steht. Im Europawahlprogramm steht zum Beispiel drin, dass wir uns dafür einsetzen, als Piratenpartei die Unternehmenssteuern in der EU oder Europa anzupassen. Also darf ich jetzt mal? Moment, also ich bin ja jetzt direkt angesprochen worden, ja. Das heißt, das ist ja genau der Fehler, was der ehemalige Bundesfinanzminister gemacht hat. Ja? Er hat die Steuern gesenkt. Mit der Argumentation, in Deutschland sind die Steuern viel zu hoch, überall in Europa sind sie wesentlich geringer. So, wenn du jetzt sagst, irgendwie du möchtest eine Konsolidierung der Steuer haben in Europa, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, das wird an Irland scheitern. Irland hat 12% und die werden ums Verrecken da nichts dran ändern, ja. Und wir können uns locker 40% leisten, ja, sind aber dümpeln irgendwo zwischen 20% und 30%, wenn, soweit ich weiß, irgendwie rum. Ja, das ist, da würde ich mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Da gibt es nicht drüber nachzudenken. Bitte schau ins Programm, da steht es genau drin, wie es gemeint ist. Ist natürlich nicht so gemeint, dass die sich niederkonkurrieren sollen, sondern im, naja, die es einfach selbst wissen. Darf ich jetzt mal? Ja, nach mir dann gleich. Jetzt erstmal Stefan. Also direkt auf AMT und auf den Captain Crunch hier. Man sollte das eben konsolidieren, denke ich. Das ist ganz richtig. Man sollte eben die Vermögensspitzen und so auch die Schuldenspitzen sollte man nivellieren auf ein möglichst, also ja, ein bisschen einen gleicheren, einen gleichartigeren Status. Also finde ich ganz wichtig. Eben nicht nur, wer trägt die Kosten da, wer muss sich verschulden, sondern eben auch das ein bisschen zurückführen in Richtung Null, eben wieder Ausgangspunkt annähern. Danke. Jetzt darfst du bitte, Lilly. Dankeschön. Also jetzt rede ich lang und breit, okay? Also erstmal, ich war auch mal in Irland und ich war sehr irritiert, dass die Häuser da so viel Geld gekostet haben. Und ich dachte mir, die wollen uns erzählen, dass ihre Häuser wertvoller sind als unsere und wir sollen dort unser Geld anlegen. Und das habe ich nicht glauben können. Egal. Heute möchte ich euch erzählen, unsere Kinder sind wertvoller, dass wir Arbeit hier behalten und mit denen üben, egal welchen Quatsch. Und die Arbeitsplätze müssen wir einfach in Deutschland erhalten. Und ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt begreift, aber egal wie, also wir dürfen uns da einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen und uns nicht erzählen lassen, dass das Geld und das Kapital in irgendwelche Firmen, weiß der Kuckuck, angelegt werden müssen, sondern wir müssen schauen, dass das Wissen bei uns bleibt, auch wenn es vielleicht manchmal gerade noch nicht so rund läuft, denke ich mir manchmal. Und ja, jetzt brauche ich mein Feedback. Rudi hat zurückgezogen und dann des Piratas. Ja, gleich dazu. Also Lilly, du musst dir natürlich bewusst sein, dass wenn wir hier unsere Arbeitslosigkeit bekämpfen, fördern wir die woanders. Ja, also das heißt, wir exportieren auch unsere Arbeitslosigkeit in andere Länder, wenn wir hier besonders günstig sehr hochwertige Waren liefern können. Und dieser Konkurrenzdruck, ja, den du hast, den muss man natürlich berücksichtigen. Also wenn wir sozusagen in einem Europa denken und nicht so national egoistisch, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als auch in Deutschland Arbeitslosigkeit zu importieren. Ja, und ja. Also mir geht es überhaupt nicht um Losigkeiten, also ich habe den ganzen Tag genügend zu tun. Mir geht es um Wissen. Wir müssen unser Wissen hier behalten. Und wie schaffen wir das? Ja, nein, es geht wirklich um Wissen. Wir dürfen nicht unsere Kinder irgendwo hinschicken, indem wir unser Geld irgendwo anlegen und damit kriegen unsere Kinder hier keine Arbeit mehr. Also ich habe ein Kind, also zumindest eins in jedem Fall. Nein, das muss hier was lernen und arbeiten und alles muss da bleiben. Und darüber müssen wir nachdenken. Bitte, bitte denkt mal drüber nach. Das ist ganz wichtig. Die Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern ist zum Teil über 50%. Also denk auch mal an die Kinder dort. Naja, aber mich, nein. Also jetzt bin ich ja ein bisschen schon national auch halt drauf. Also, ich merke also Lilly, das ist doch überhaupt kein Problem. Nein, also, so wie ich möchte doch, also wir können ja von uns bei Zalando oder bei Amazon kann doch dein Kind problemlos einen Job bekommen hier in Deutschland. Du bist doch bescheuert. So einem super, super Konditionen. Also das ist überhaupt kein Thema. Hallo. Hey, hallo. Hallo, es geht um Wissen. Es geht um Wissen. Es geht um euer Bergarbeiterwissen, um euer Zugführerwissen. Es geht um, ich weiß nicht welches Wissen, also um halt meinen blöden Horizont geht's auch ein bisschen. Aber ich mag das schon bei mir behalten. Und klar, die können alle in die Welt gehen und das ist alles rattencool, aber bitte nicht immer zu. Also irgendwann sollen sie auch mal wieder hier arbeiten können. Weil sonst klappt es ja mit der Rente nicht mehr. Wisst ihr, wir müssen ja gleich in die Rentenordnung rüberhupfen. Piratus, erklär doch mal, wie es zu der Arbeitslosigkeit gekommen ist. Da so in Spanien. Konkret? Hat viele Gründe. Das ist natürlich grundsätzlich ein Strukturproblem dort unten. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie in einem Euro sind, in dem sie sich sehr günstig verschulden konnten, was sie früher nicht konnten. Und dadurch Blasen entstanden sind, die jetzt geplatzt sind. Also, ja, viele Gründe. Genau, und warum haben sie sich verschuldet? Sie sind ja nicht gezwungen worden. Genau, und was haben sie mit dem Geld gemacht? Sie haben es investiert, ja, und das ging auch teilweise in die Realwirtschaft rein, staatliche Investitionen in die Realwirtschaft. Teilweise hat unsere Sachen Anlage gesucht, ja, Und dadurch gehen eben Ökonomien kaputt. Und das ist halt so dieser Punkt. Man muss aus dem Boom lernen. Das heißt, und jetzt will man... Der Fehler ist jetzt, Rudi, also zu investieren, ja? Ja, klar. Der Fehler ist, durch staatliche Intervention einzugreifen. Auf gar keinen Fall darf irgendjemand investieren auf der Welt, weil das ist ein Fehler, hat davon gesagt, ist, weil das Moment, geht in die Hose. Moment. Das ist die Aussage von Rudi. Sag mal, wieso argumentiert ihr so aggressiv? Sind wir hier bei der wie hieß diese Partei? SED oder was? Du bist zu Besuch hier in der AG, ja? PDL. Ich bin hier, stopp, ja? Das hier ist ein offener Server, wenn ihr Gesprächsregeln habt. Du bist zu Besuch in der AG. Moment, bitte, sag mal, wo sind wir denn hier? Wir haben eine Sitzung. Wir haben das Thema Stellungnahme zu zwei, Anfragen zu Unternehmenssteuern zum Schufa-System. Dazu würde ich gerne jetzt weiter drüber reden und nicht irgendwas anderes. Ja, aber das ist ja Unternehmenssteuerung, ja. Also das heißt, es ist ja, es wird ja gesteuert, ja. Und diese Steuerung und diese Steuer. Ja, Rudi, beweis mal's. Du musst nur den Mund aufmachen, dann weiß ich sofort, das ist Schwachsinn. Was hört man auch so ein Müll zu labern? Vor Deutschland von Wissen. Können wir bitte beide aufhören? Also ich möchte hier, die Stellungnahme war gefragt zum Thema, was die Piraten zur Unternehmenssteuer sagen und was die Piraten zum Schufa-System sagen. Und dazu hätte ich jetzt gern noch für den Fragenstellenden ein Beantworten, damit er hier mit irgendwas rausgehen kann. Dazu bitte jetzt Beiträge. Ich wollte noch mal ganz kurz dazu sagen, ja. Leute, ich kann, also ihr wisst ja, wie das ist, ja. Also jeder hat sein Steckenpferd bei den Piraten. Ich muss über einen Artikel oder über zwei Artikel an den Themen abarbeiten und ich hatte mir eigentlich erhofft, dass ich jetzt mal so was Eingedampftes kriege. Ja? Das wären ja im Prinzip nur, was weiß ich, ein, zwei Absätze von euch. Die allgemeine Stellungnahme der Piraten oder die wünschenswerte oder die Piraten wünschen sich halt irgendwie das und das. Und dann habe ich was, womit ich arbeiten kann. Ja? Ich also in welche Plauschecke gehen wir jetzt? Wir sind da unten. Halt dich ans Wahlprogramm bitte, Captain Crunch. Könnt ihr bitte, wenn ihr was sagen wollt, bitte, dann schreibt ihr links ein WM. Nein, wir sagen Chat. Gar nichts links, wir sagen das laut. Nein, sagen wir nicht. Liebste Lilly, ich höre dir hier jetzt kurze Zeit, ich höre nicht lange zu, aber sag mal, wenn dir mehrmals gesagt wurde, bitte Wortmeldungen, könntest du das auch mal bitte einhalten? Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert, aber das lernt ihr mir. Du sollst einfach bloß in den Chat, wenn du was sagen willst, WM reintragen. W für Wort, M für Meldung. Ich drücke immer ganz oft auf meine Lippe. Nein, du hast doch so ein wunderschönes Fenster, wo du fürs Mumble, das unten steht Nachricht an Kanal, AG Geldordnung und Finanzpolitik. Dort sollst du ein W und ein M eintippen und dann auch Enter drücken. Um das barrierefrei zu gestalten, Lili, du kriegst heute die Sondererlaubnis, Wortmeldung auch zu sagen, aber dann zu warten, bis du aufgerufen wirst. Das tue ich gerne, danke. Dann ist nämlich jetzt PR02 dran. Erstmal zu Griechenland. Griechenland wurde mit dem Geld konsumiert und nicht investiert. Wenn investiert worden wäre, hätten wir kein Problem. Zweitens, zu dieser Theorie von Piratus, die er immer wieder anbringt, dass es sich bei der Gesamtwirtschaft und bei den Arbeitsplätzen um einen Fixed Pie, also um einen festen Wert handelt, der nur in die eine oder andere Richtung verschoben werden kann, ist meiner Meinung nach sehr bedenklich, weil das... Sehr unterstellend. Das ist halt, du gehst halt immer davon aus, wenn man hier was aufbaut, ist es woanders weg. Das habe ich von dir heute allein dreimal gehört und da sehe ich halt einfach ein Problem, denn in einem marktwirtschaftlichen System geht es darum, den Kuchen, also den gesamtwirtschaftlichen Ertrag zum Wohle von allen zu vergrößern und da können dann alle von dem mehr haben, ohne dass irgendwer weniger haben muss. Das ist nämlich der Kern eines marktwirtschaftlichen Systems und Kern seines Erfolgs. Zum Dritten, auch wenn das Viertel immer größer wird. Zum Dritten habe ich dem Captain Crunch, das ist jetzt schon wieder ein bisschen runtergeschoben, eine Plenarrede von dem Nico Kern, schiebe ich jetzt hier nochmal rein. zur Unternehmensbesteuerung und zu besonders zu neuen und anderen Formen der Unternehmensbesteuerung und zur Unterbindung eben dieses Race to the Bottom, welches wir momentan in der Unternehmensbesteuerung haben. Und zwar eine andere Unternehmensbesteuerung, welche sich eher nach dem Wissen, der Information, die bearbeitet wird, als dann tatsächlich nach ausgewiesenen Gewinnen, welche dann über irgendwelche Grenzen geschoben werden müssen, richtet. Das zusammen mit dem Harmonisierungsteil aus unserem Wahlprogramm würde zumindest einen Teil deiner Frage im Sinne der Piraten, denke ich, beantworten. Dankeschön. Also, wenn das sofort gekommen wäre, wäre ich schon lange hier wieder weg. Dankeschön. Das ist dein Fehler, verdammt. Du kannst doch nicht so ein Statement von einem Typen hier einfach für ernst nehmen. Stefan, hallo, du bist gar nicht dran. Du bist A nicht dran und B laberst du Müll, weil das ist ein Abgeordneter. Natürlich kann er das nehmen. So. Ach, der zählt mir ernst. Ich bin ja, jetzt super. Bist du immer noch nicht dran, sondern weiß ich endlich, wo ich bin hier. Lilly ist dran, oder? Hey, hallo, ihr habt mich so weich gelabert, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich fragen wollte. Das ist nicht so schlimm. Dann ist Christoph dran. Nein. Hallo. Jetzt hab ich die Macht, okay? Nein, hast du nicht. Scheiße. Möchtest du was sagen, dann bitte jetzt. Also ich hätte jetzt all die reden lassen, die vor mir gern was gesagt hätten. Ja, dann mache ich das jetzt weiter. Dann ist nämlich Christoph dran. Ja, ich hätte gern von Captain Crunch mal gewusst, für wen du schreibst. Piraten? Woher hast du eigentlich die Beauftragung? Wofür brauchst du die Artikel? Schleswig-Holstein. Aber wenn die halt gut sind und wenn die gewollt sind, könnt ihr die natürlich auch gerne im Bund irgendwie verballern. Aber wir schreiben besser. Ah ja, okay, aber du schreibst jetzt nicht für irgendeine Zeitung oder so. Nein, ich bin mehrfacher Pressepirat. Also, okay. Ist das eine Referenz? Bitte prüfen. Das könnt ihr unter euch prüfen. Stefan ist da als nächstes auf der Liste. Also ich habe jetzt das nicht gecheckt, was da Danny verlinkt hat, aber ich unterstelle Danny, der hat den Kapitalismus gar nicht vollends kapiert. Sonst würde er nicht so ein dummes Gelaber, wenn wir investieren würden, dann hätte man das Problem nicht in Griechenland. Es ist doch ein Gesülze, also da musst du mal dich einer ehrlichen Debatte hier stellen. Ja, klärt das außerhalb der Sitzung. Nein, eigentlich ist es doch hier der Raum, oder? Und nein, das ist hier eine Sitzung. Darf reden, was er will. Aber der Safford wollte echt was Gutes sagen und alle hüpfen rein. Es ist trotzdem eine Sitzung. Was sitzt ihr denn? Wir versuchen ein paar. Hallo, geht mal ein bisschen spazieren, Jungs. Ja, genau. Einmal aufstehen, einmal Frühsport machen. 1, 2, 3, 1. Das ist ein Abendsport in dem Fall. Wir versuchen das Thema zu arbeiten. Ich frage jetzt mal an Captain, weil ich ja die Frage gestellt habe, ob er mit dem Beitrag von Nico und mit meinem Verweis aufs EU-Wahlprogramm erstmal leben kann oder wie wir ihm noch anders helfen könnten. Nee, das war eigentlich schon, also für die Tipps, vielen Dank. Also ihr müsst dafür auch, aber ihr steht hinter den Aussagen, ne? Also hinter Programm kannst du auch stehen. Was kann Hinterm Programm kannst du aufstehen und was Nico Kern gesagt hat, weiß ich nicht, aber wenn du es zitierst als Nico Kern oder so, dann, also auch beim Schreiben, dann ist es sicherlich kein Problem. Okay. Aber ich würde dir empfehlen, wenn du für SH schreibst, dass du dann nochmal bei eurer eigenen Fraktion, nicht dass die dann sauer sind, dass du einen Abgeordneten aus einem anderen Landesverband zitierst. Ja, ist klar. Aber ihr seid ja eine Bundes-AG, ne? So. Plural, ja, zusammengehört. Und ist Meinungsfreiheit. Richtig, ja, wir sind Bundes-AG. Bald Europa-AG. Also europäischer Ebene. Ja. So, zur Schufa weiß ich nicht, hat irgendjemand was ins Pad geschrieben? Ich weiß nicht, was damit ist. Kannst du es ja durchlesen, ob dir das hilft. Möchte sonst noch jemand etwas zum Thema Schufa und Unternehmenssteuern als Stellungnahme der Piratenpartei sagen? Dann bitte jetzt eine Wortmeldung. Ja, also ich meine, Schufa ist natürlich eine ganz große Nummer, ne? Also das wäre natürlich echt toll, wenn ihr da mal was ausarbeitet. Das Schufa-System ruiniert Leute, ja. Und ja, vielleicht könnt ihr euch ja mal bei Gelegenheit daran abarbeiten. Also ich glaube, das würde auch viele zukünftige Wähler interessieren, wie wir zu der Schufa oder zu dem Schufa-System stehen. Dazu habe ich eine Pressemitteilung von dem Bernd Schlömer, der das Konzept des gläsernen Bürgers, welches ja durch Konzepte wie dieses Schufa und durchaus transportiert wird und dass dann ohne Wissen des Bürgers hinter seinem Rücken mit seinen Informationen gehandelt wird und agiert wird und das ja durchaus tiefgreifende Wirkung hat. Und das ist ja genau das gegenteilige Konzept von dem, was wir Piraten fordern, den transparenten Staat. Und da kannst du dann auch vielleicht schon auf den Bernd Schlömer verweisen oder auch auf die Position, die er da vorgeführt hat, weil die ist auch recht gut gedeckt durch Programm. Dankeschön. Piraten, bitte. Ja, ich wollte nur noch als kleinen Tipp hier im Captain Crunch sagen, am nächsten Montag ist AG Wirtschaftssitzung, da würde ich dieses Schufa-Thema vielleicht auch nochmal auf den Tisch bringen, denn hier in der AG ist das wirklich eigentlich gar nicht so der richtige Ort. Ach so, okay. Irgendwie 20.15 Uhr, AG Wirtschaft, Montag. Okay, dann kommen wir jetzt zum Top Sonstiges. Oh, da habe ich was rein. Juhu! Ja, dann bitte. Darf ich? Stefan. Ja, Thomas Piketty ist hier, habe ich abgefangen die letzten Tage in den Medien, ist es immer wieder aufgepoppt. Das war jetzt so ein Ökonom davon. Ich tue mir ein paar Links mal drunter vielleicht. Also, der wird so als der neue Friedman da gehandhabt, irgendwie so ökonomischer Shooter, oder so, also gehypt ist einfach und ja, hat halt grundlegend Kapitalismuskritik hier. Der hat ein Buch geschrieben, wo habe ich jetzt einen Artikel? Also das Kapital im 21. Jahrhundert, so an Marx auch angelehnt und wie auch immer, könnt ihr ja mal reingucken, dann in die Artikel, also sorgt für einiges Aufsehen, jetzt auch gerade in den USA, nachdem das Buch übersetzt worden ist. Und grundlegend halt die Vermögensungleichheit, was er thematisiert und die Einkommensungleichheit. Und er hat da 15 Jahre lang so eine statistische Datenbasis geschaffen und kann die empirisch auswerten. Und deswegen wird er auch für voll genommen. Abgesehen davon, dass er eben in dem französischen École de, ja wie auch immer, auf so einer Elite-Uni war. Hallo? Ja, Antworten? Ja. Ich möchte jetzt antworten. Hast du auch ein bisschen... Hast du ein bisschen Arbeit zu Hause, Stimmbürger? Oder wer war das jetzt gerade? Nee, der andere. Stefan Ochsenfurt. Was? Mein Name? Was? Okay. Also, hallo. Das mag schon sein, ja. Und das ist super toll, wenn man den Leuten, denen, die irgendwas haben und die irgendwie was bewegen, Arbeit zuschieben mag. Aber hast du auch ein bisschen was zum Arbeiten? Brauche ich das? Ist es nicht hier schon das Übersatten? Hallo? Natürlich habe ich was zu arbeiten. Jeder Mensch hat was zu arbeiten für seine Lebensarbeit. Und du machst doch Arbeitsplätze. Also ich finde es total schrottig. Ja, hört endlich auf, irgendwie denen, die ein bisschen mehr haben, ein glücklicheres Leben zu unterstellen. Das stimmt doch einfach nicht. Es geht nicht um Glück oder Unglück. Ja, okay. Darum ging es jetzt gerade nicht. Es geht um Neid. Es geht permanent um Neid und es geht so nicht. Nein, wir sind jetzt gerade beim Top Sonstiges und im Top Sonstiges hat der Stefan uns vorgestellt. Hallo, und da habe ich jetzt auch ein Wort, weil ich habe auch Sonstiges. Ja, dann hör bitte zu. Dann hör mir bitte kurz zu. Wir sind im Top Sonstiges und der Stefan hat gerade vorgestellt, dass der Thomas Piketty, und es ist ein französischer Ökonom, hat er recht, jetzt seine Studie, ich glaube, die wurde jetzt übersetzt, die gibt es nämlich schon eine Weile auf Französisch, und die wurde jetzt in der deutschen Presse auch ein wenig gefeiert, warum der Kapitalismus eben ein Problem hat. Und dieses untermalt er halt mit Daten. Und ich kann auch Stefan beipflichten und nur jedem raten, sich das mal anzugucken. Nein! Doch, sich das anzugucken ist eine gute Sache. Das sollte man machen, weil es Aber lass mich auch mal was sagen, bitte. Lilly, ich hab's angeguckt. Ich hab's angeguckt. Ja, das ist mir komplett wurscht, was du gerade tust. Okay, hallo. Ich finde auch, das ist richtig und man muss sich ganz viele Meinungen einholen, aber dann muss man es auch mal selber arbeiten, mein Tipp. Und die Franzosen, weiß nicht, die haben schon ganz schön haudiges Verhau beieinander, das habt ihr auch schon mal gesehen. Und dass die Arbeit an andere abschieben, ist mir auch klar. Oh, das ist mir neu jetzt. Und wir Deutschen, weiß nicht, und die Jugend und alle sind schuld. Und der L'État est moi und ich bin der Sonnenkönig. Also ich bin die Königin überhaupt, ja? Also das habt ihr ja überhaupt noch nicht gepeilt, ne? Okay, also. Also bitte, nein, wir müssen selber denken. Das ist mein Appell. bin für Freidenker, genauso wie die Montagsdemos. Das sind lauter Freidenker, denke ich. Okay, und wir müssen uns einfach mal treffen, Montag früh zum Frühstück, und dann denken wir mal ein bisschen, bevor wir ans Arbeiten gehen. Also wir haben zur Rezession zwei Punkte jetzt, zwei Artikel, einmal aus dem Freitag und einmal aus der Süddeutschen. Kann euch mal angucken. Ich denke, der Herr wird uns auch nochmal beschäftigen. Er ist auch deswegen, glaube ich, interessant. Ich schaffe es schon, mit dem Philosophen nachzudenken. Also nein, ich muss jetzt auch mal was sagen. Also ich sage ja so wenig hier. Ja, du redest ganz schön viel und du redest mir vor allem dazwischen. Lass das macht mir jetzt manchmal gar nichts. Lass mir schon mal was sagen. Wir müssen einfach wirklich miteinander denken. Das wollte ich nur kurz sagen. Ja, das versuchen wir. Also der Herr Piketty wird uns sicherlich nochmal beschäftigen. So wie ich das verstanden habe, ist es möglicherweise sogar ein Thema für die Zinsthesen, denn er abstrahiert, also ich muss mir das mal genau angucken, ich weiß es nicht, ob er da genauer drauf eingeht und wenn man da sogar Daten findet zum Verhältnis von Zinsen und sonstigen Kapitaleinkommen oder sonstigen Umverteilung oder so, was er ja auch kritisiert. Also vielleicht ist das in dieser Richtung auch interessant, jeder, der das anguckt, so könnt ihr das vielleicht auch mal aus dieser Perspektive mal ein bisschen genauer betrachten. Letzter Punkt, Wahlprüfstein. Ach ja, die Fragensteller vom Zentralhandwerk ist noch offen, beziehungsweise ist schon ein bisschen was geschrieben. Ja, den habe ich reingestellt. Da ist schon ein bisschen was geschrieben. Aber das Ding ist, elendlang geht dann auch sehr in die Thematik der Europäischen Zentralbank, Niedrigzinspolitik und so weiter, also in Geldpolitik rein. Es ist halt ein Wahlprüfstein. Nachdem das Problem der Manpower ist, bittet die AG Europa um Hilfe. Kann ich dich vielleicht kurz unterbrechen? Das Thema hatten wir letzte Woche. Nee, das haben wir letzte Woche schon gehabt. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, die Texte, die hier drin stehen, sind schon von Leuten hier aus der AG geschrieben. Und ich wollte auch eigentlich mit Bunky nachher nochmal das ein bisschen kürzen und zusammenstreichen und quasi fertig machen, weil es muss bis Freitag fertig sein. Aber natürlich sind andere auch gern eingeladen, das zu tun. Das wollten wir eigentlich jetzt am Anschluss zu dieser Sitzung machen. Geile Pfeile, ich küsse dem Moderator die Füße. Wenn du das unbedingt möchtest, bitteschön. So, hat sonst noch jemand was zum Punkt Sonstiges zu sagen? Sonst würde ich nämlich jetzt die Sitzung beenden. Ich habe nur noch eine Frage an Wischer, an den Moderator. Sind die Sitzungen hier immer so interessant? Ja, natürlich sind sie das. Und in der nächsten Woche begrüße ich gern alle wieder. Nächsten Mittwoch 20.30 Uhr geht's wieder weiter. Und dann bedanke ich mich heute für die rege Teilnahme und noch einen schönen Abend. Bis bald. Ja, danke, Wischer. Ja, dem schließe ich mich an. Ich vergesse immer, dass ihr hier aufnehmt. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.